Erster Jesus rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Macht, böse Geister auszutreiben und alle Krankheiten zu heilen. Zweiter die Namen der 12 Apostel waren Simon, der auch Petrus genannt wurde, und sein Bruder Andreas, außerdem Jakobus, der Sohn des Zebedeus, und sein Bruder Johannes. Dritter weiterhin waren es Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Steuereintreiber, sowie Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Lebäus. Vierter die letzten waren Simon der Kananäer und Judas Iskariot, der Jesus später verriet. Fünfter Jesus sandte diese 12 Jünger aus und gab ihnen folgende Anweisungen: Sechster, geht nicht auf Straßen, die zu Nichtjuden führen, und betretet keine Stadt der Samariter. Siebter, geht stattdessen zu den verlorenen Menschen Israels. Wenn ihr unterwegs seid, verkündet, das Himmelreich ist nahe. Achter, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige und treibt Dämonen aus. Weil ihr es umsonst bekommen habt, sollt ihr es auch umsonst weitergeben. Neunter, nehmt kein Gold, Silber oder Geld in euren Gürteln mit. Zehnter, nehmt keine Tasche für die Reise mit, auch keine zwei Hemden, keine Schuhe und keinen Stock, denn ein Arbeiter hat das Recht auf seine Nahrung. Elfter, wenn ihr in eine Stadt oder ein Dorf kommt, findet heraus, wer dort würdig ist, und bleibt bei dieser Person, bis ihr weiterreist. Zwölfter, wenn ihr ein Haus betretet, grüßt die Bewohner. Dreizehnter, wenn das Haus würdig ist, soll euer Friede über es kommen. Wenn es aber nicht würdig ist, soll euer Friede zu euch zurückkehren. Vierzehnter, wenn man euch nicht aufnimmt und nicht auf eure Worte hört, dann verlasst das Haus oder die Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Fünfzehnter, ich versichere euch, am Tag des Gerichts wird es den Städten Sodom und Gomorra besser gehen als dieser Stadt. Sechzehnter, ich sende euch wie Schafe unter Wölfe. Deshalb sollt ihr klug wie Schlangen und harmlos wie Tauben sein. Siebzehnter, seid vorsichtig vor den Menschen, denn sie werden euch vor Gerichte bringen und euch in ihren Synagogen auspeitschen. Achtzehnter, man wird euch auch wegen mir vor Statthalter und Herrscher führen, damit ihr vor ihnen und den Völkern Zeugnis ablegt. Neunzehnter, wenn sie euch aber vor Gericht stellen, macht euch keine Sorgen, was oder wie ihr reden sollt, denn in diesem Moment wird euch gesagt werden, was ihr sagen müsst. Zwanzigster, denn nicht ihr werdet sprechen, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. 21. Ein Bruder wird seinen Bruder dem Tod ausliefern, und ein Vater sein Kind. Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie töten lassen. 22. Alle werden euch wegen meines Namens hassen. Aber wer bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet werden. 23. Wenn sie euch in einer Stadt verfolgen, flieht in eine andere. Ich versichere euch, ihr werdet nicht alle Städte Israels besucht haben, bevor der Menschensohn kommt. 24. Ein Schüler ist nicht wichtiger als sein Lehrer, und ein Diener ist nicht wichtiger als sein Herr. 25. Es genügt, wenn der Schüler wie sein Lehrer und der Diener wie sein Herr behandelt wird. Wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel schlimmer werden sie dann erst seine Leute nennen? 26. Fürchtet euch also nicht vor ihnen, denn nichts ist verborgen, das nicht offenbart wird, und nichts ist geheim, das nicht bekannt wird. 27. Was ich euch im Dunkeln sage, das sprecht im Hellen aus. Und was ihr ins Ohr geflüstert bekommt, das ruft von den Dächern. 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Körper töten können, aber nicht die Seele. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der Seele und Körper in der Hölle zerstören kann. 29. Werden nicht zwei Spatzen für einen kleinen Geldwert verkauft? Trotzdem fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne den Willen eures Vaters. 30. Bei euch aber sind sogar alle Haare auf dem Kopf gezählt. 31. Deshalb fürchtet euch nicht, ihr seid viel mehr wert als viele Spatzen. 32. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. 33. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. 34. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. 35. Ich bin gekommen, um einen Menschen mit seinem Vater zu entzweien, eine Tochter mit ihrer Mutter und eine Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. 36. So werden die eigenen Familienmitglieder zu Feinden eines Menschen. 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. 38. Und wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir nicht folgt, ist meiner nicht würdig. 39. Wer sein Leben bewahren will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben wegen mir verliert, wird es finden. 40. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. 41. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Und wer einen gerechten Menschen aufnimmt, weil er gerecht ist, wird den Lohn eines gerechten Menschen erhalten. 42. Und wer einem dieser einfachen Jünger nur einen Becher kaltes Wasser gibt, weil er ein Jünger ist, ich versichere euch, er wird seinen Lohn auf keinen Fall verlieren.